C3. Ich heiße Tatjana. Entschuldigung, wie heißen Sie? Tatjana. T-A-T-J-A-N-A. Und Sie? Ich heiße Mahmud. Entschuldigung, wie heißen Sie? Mahmud. M-A-H-M-U-D. Und Sie?